lasse nur der Widerstand. In dein eigenes Eingeweide rase, nur rase, der Widerstand. Der Widerstand in dein eigenes Eingeweide. Rase nur der Widerstand, rase nur, rase nur, rase nur in dein eigenes Eingeweide, in dein eigenes Eingeweide. Rase nur der Widerstand, rase nur, Herr Wiener Schwarm, rase nur in dein eigenes Eingeweide. Wasche nur den frechen Arm, voller Wut, wasche nur den frechen Arm, voller Wut, in unschuld'ger Brüder Blut, und zum Abscheu dir zum Leide, und zum Abscheu dir zum Leide, und zum Abscheu. Hier zum Leide, hier zum Leide. Weil das Gift und der Trieb von deinem Neide, weil das Gift und der Trieb von deinem Neide. Ich mehr, mehr, ich mehr als August und trifft. Rase nur der Widerstand, rase nur der Widerstand. In dein eigenes Eingeweide rase nur rase, der Widerstand, der Widerstand. In dein eigenes Eingeweide. Rase nur, rase nur, rase nur in dein eigenes Eingeweide, in dein eigenes Eingeweide. Rase nur, Herr Widerstand, rase nur, Herr Widerstand, rase nur in dein eigenes Eingeweide.